WDR 5. Neugier genügt. Im Sozialismus wird aus dem alten Adam und der alten Eva ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch gehört natürlich nicht in einen Altbau rein. Zum Menschen neuen Typs gehört eine Stadt neuen Typs. Und schwupps, entstanden in der DDR lauter Trabantenstädte. Klammer auf, zur gleichen Zeit hat man diese Form der Käfighaltung natürlich auch bei uns ausprobiert. Berlin-Marzahn ist immer noch die größte Plattenbausiedlung Europas. Und spätestens seitdem die sogenannte Cindy aus Marzahn prominent wurde, weiß man, das ist eine Gegend nicht nur am äußersten Rand Berlins, sondern auch am Rand der Gesellschaft. Die sogenannte Mitte schaut da nur mit pikierter Miene hin. Aber seitdem in Berlin die Mietpreise explodieren, hat Marzahn offenbar bessere Zeiten vor sich. Clemens Hoffmann mit einem Blick aus dem 15. Stock. Herr Obst will raus mit mir, raus auf den Balkon. Frau Obst ist das eigentlich nicht recht. Ein bisschen, weil der ist natürlich nicht ganz so sauber. Jetzt aber Herr Obst ist schon draußen und zieht mich dicht heran an die Brüstung. Also auf der linken Seite hinten ist der Barnimer Höhenzug zu sehen mit den Windrädern. Wartenberg, dann Falkenberg, Arnsfelde, Blumenberg. Hier ist rechts der Zellersdorf, Landsberger Allee vor uns auf der rechten Seite. Und da vorbei so hin, Garten der Welt. Ja, ich sehe ein wenig grün, aber unter, vor und neben mir sehe ich vor allem Beton. Plattenbauten mit 5, 11 oder 20 Geschossen. Günther und Silvia Obst, beide Anfang 60, wohnen in einem der höchsten. Rund um ihre Dreiraumwohnung im 15. Stockwerk formen die Wohnblöcke geometrische Muster und Schlangen. In allen Schattierungen von Grau. Von wegen Grau raunzt Günther Obst. Die Fassaden der Häuser. Die haben sich am meisten verändert. Sie sind abwechslungsreicher geworden, bunter geworden, farbiger geworden. Also das, der Großplattenbau, der also zu DDR-Zeiten hier errichtet wurde, da ging es ja darum, Wohnungen zu schaffen, fließend warm, fließend kalt Wasser, warme Wohnungen, helle Wohnungen. Die Außenfassaden, die Gestaltung, die stand, möchte ich sagen, schon im Hintergrund. Im Sommer 1977 wird auf den Äckern um das Dorf Marzahn die erste Platte gesetzt. Zwei Jahre später wird aus der Trabantenstadt der Ostberliner Bezirk Marzahn. Zu der Zeit dient Günther Obst noch bei der Nationalen Volksarmee in Halberstadt im Harz. Kaum hat er den Armeedienst beendet, beantragt der gelernte Elektromonteur eine Wohnung in der Hauptstadt der DDR. Ein Umzug, der nicht jedem erlaubt war. Ein Bekannter von mir, der Berliner ist, hat mir gesagt, Mensch, komm doch nach Berlin. In der Konsumwissenschaft Berlin, da werden die Kaufhallen und die Clubgaststätten in den Neubaugebieten aufgebaut und da ist Technik drin. Da ist Fernmeldetechnik, Schwachstromtechnik, Elektrik und so weiter und so fort. Und da werden Leute gesucht und ein guter Verdienst. Bis zur Wende entstehen in Marzahn 60.000 Wohnungen in Plattenbauweise. Im benachbarten Hellersdorf nochmal 40.000. Zusammen damals die größte Neubausiedlung Europas. 10 Kilometer vom Berliner Alexanderplatz entfernt. Am 27. Mai 1984 haben wir die Wohnung bezogen. Ich selber bin Anfang März hier schon, habe sozusagen mit Campingmöbeln und Campingtisch kampiert und war also nach dem Hausmeister der Zweite, der dieses Haus hier bezogen hat. Wir wollten auch ziemlich hoch, dass man einen schönen Ausblick hatte. Wenn man schon in dem Hochhaus wohnt, war das denn für uns wichtig gewesen, dass wir nicht unten und gegen Mauern gucken. Und das hat, da haben wir auch gut getroffen, dass wir richtig schön in der Stadt reingucken können. Silvia Obst mag die Aussicht immer noch. 30 Jahre leben die beiden jetzt schon in der Platte, auf 76 Quadratmetern. Marzahn wohnt man für Berliner Verhältnisse für ein bescheidenes Geld sehr gut. Warum kostet diese Wohnung hier 526 Euro? Attraktiv sind solche Mieten inzwischen auch für jene, die aus der immer teurer werdenden Berliner Innenstadt vertrieben werden. Die großen Wohnungsgesellschaften, die noch vor 10 Jahren mit Mietfreimonaten um neue Kunden buhlen mussten, sprechen mittlerweile von gerade einmal 2% Leerstand. Auch auf der Etage der Familie Obst sind alle 8 Wohnungen belegt. Und doch ist einiges anders als früher. Wir haben hier auch unter den Mietern viel, viel gemeinsam gemacht. Wir haben unten Räume gehabt, da haben wir Kinderfeste organisiert. Wir haben Silvester unten. Es wurde ausgehängt, es konnte jeder dran teilnehmen. Also das Gesellige war wirklich. Und heute, jeder geht in seine Hütte, Tür zu und das ist wie Tag und Nacht geworden. Trotzdem wollen die beiden Plattenbaupioniere unbedingt hier wohnen bleiben. Marzahn liebt es gut. Die weit verbreitete Meinung, dass also hier Kriminalität und du darfst im Dunkeln um Gottes Willen nicht um die Ecke gehen und du könntest überfallen werden, also das ist überzogen. Günther Obst zieht mich nochmal auf den Balkon. Es dämmert. Die Konturen der Wohnblocks haben sich aufgelöst. Die Betonquader erscheinen jetzt wie gelbe Leuchtkästen. Wenn wir richtig klare Wintertage haben und wenn es dann dunkel wird, dann blinkert das und blitzert das da hinten überall auf den Höhenzügen. Rot, das sind die Windräder. Da sieht man drei, da ein riesengroßes dazwischen. Das ist alles so in den letzten 5, 6 Jahren entstanden. Weiter nach Marzahn Nord, die letzten Plattenbauten vor der Landesgrenze zu Brandenburg, ein Stadtteil auf der Kippe. Jeder zweite Erwachsene hier lebt von staatlichen Transferleistungen und 70% der Kinder. Nirgendwo sonst in Berlin bekommen Frauen so früh Kinder wie in Marzahn. Die meisten von ihnen haben weder einen Schulabschluss noch einen Beruf. Viele leben von Hartz IV und Kindergeld. So, herein. Ich besuche Angelina Scholz. Ja, hier haben wir das Kinderzimmer. Kann jeder einrichten, wie man möchte. Das ist das Schlafzimmer in dem Fall. Das ist ca. 20 Quadratmeter groß. Da passt natürlich auch eine Menge rein. Die 25-Jährige ist eine von 15 alleinerziehenden Müttern, die in einem modernisierten Plattenbau ihre eigenen 4 Wände gefunden hat. Die Böden werden neu gemacht, die Wände werden neu gemacht, die Fenster sind neu, die Balkone wurden jetzt dieses Jahr erst angebracht. Ja, man sieht, es ist alles sehr hell, sehr freundlich. Das Modellprojekt Jule will den jungen Frauen den Weg in eine Zukunft unabhängig von Sozialleistungen ebnen, wenn sie das auch wollen. Die DGWO, die größte Wohnungsgesellschaft von Marzahn, sponsert einen Teil der Mieten und zahlt die Gehälter für 2 Sozialarbeiterinnen. Marina Bicardi ist eine von ihnen. Also man muss uns schon vermitteln, man möchte sein Leben in den Griff bekommen. Man muss bereit sein, das Kind in eine Kinderbetreuung zu geben und eben auch in Ausbildung oder Schule zu sein oder zu arbeiten. Nur dann hat man überhaupt eine Chance, ins Jule-Projekt zu kommen. Marina Bicardi begleitet die Frauen zu Behörden, hilft ihnen bei Bewerbungen und in Erziehungsfragen. Jobcenter und Bezirksamt ziehen an einem Strang, um junge Mütter wie Angelina zu unterstützen. Die gelernte Restaurantfachfrau war 7 Jahre mit ihrem Freund zusammen, bevor sie schwanger wurde. Doch als ihr Sohn Yannick auf der Welt war, änderte sich das Verhältnis zu ihrer Jugendliebe. Ungefähr ein Jahr nach der Geburt war es dann so, dass mein damaliger Freund gewalttätig wurde. Und ich dann für mich selber entschieden habe, dass das keine Basis für mein Kind ist, in der es aufwachsen sollte. Und habe dann den Schritt gewagt, auch nach 7 Jahren zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mit der Trennung fingen die Probleme erst an. Als Alleinerziehende fand sie keinen Job. Im Jule-Projekt klappte es dann endlich. Erst mit einem Kita-Platz für den mittlerweile 5-jährigen Yannick, dann mit einer Arbeit für Angelina in der Gastronomie. Einmal im Monat müssen die jungen Frauen ihre Kontoauszüge von einer der Sozialarbeiterinnen checken lassen. Und auch ein unangekündigter Kontrollbesuch in der Wohnung gehört zum Programm. Angelina findet das mehr als in Ordnung. Man hat hier einfach nicht nur die Betreuung, die irgendwo auch wie eine Familie schon geworden sind. Also es ist eine gute Freundin und zweite Mama in einem hier unten wirklich, sondern man hat auch die Bewohner. Man kennt sich gut, man kann mal das Kind dort abgeben, wenn mal was ist. Es sind quasi gute Freunde geworden. 3 bis maximal 5 Jahre lang können die Frauen im Jule-Projekt bleiben. Wenn sie wieder mit einem Partner zusammenleben wollen, müssen sie ausziehen. Das Projekt soll ein Schutzraum für Alleinerziehende und ihre Kinder bleiben. Angelina ist jetzt 2 Jahre dabei. Ich möchte gerne, wenn ich aus dem Projekt Jule gehe, auf 0 stehen, was meine Schuldenproblematik steht. Also ich habe auch Altschulden, auch nicht auf meinem Mist gewachsen, leider Gottes, sondern auf dem Vater meines Sohnes. Da zahle ich schon einige Jahre dran und werde es wohl auch noch die nächsten 2 tun. Wenn das erledigt ist, ist natürlich für mich jetzt gerade so ein Punkt der Führerschein. Und ich möchte nach dem Projekt Jule auch gerne mir ein Haus als Mietkauf kaufen. Das ist so mein Ziel. Willst du Stress haben? Junge, fahr nach Marzahn, geht's dir besser? Junge, fahr nach Marzahn, hast du ein Messer? Junge, fahr nach Marzahn, bist du Verbrecher? Junge, fahr nach Marzahn, willst du Stress haben? Ein 2-geschossiger Flachbau an der Jan-Petersen-Straße. Der Mixmarkt, Marzahns größter Supermarkt mit russischen Lebensmitteln. In den Regalen eingelegtes Gemüse und Pilze, Trockenfisch und Kaviar und sehr viele, sehr klare Getränke. Die Kassiererin spricht Russisch. Nebenan wirbt eine Fahrschule mit kyrillischen Schriftzeichen, ein Computerladen, ein Kosmetikstudio, es gibt Bücher- und Zeitschriftenläden. Gegenüber, im Café Garadok, dem Städtchen, servieren sie Schaschlik und Pelmeni. Wenn man einen der schätzungsweise 30.000 russischsprachigen Marzahner treffen will, dann am besten hier. Neben Wolgadeutschen auch russischsprachige aus der Ukraine, dem Baltikum und Kasachstan. Mein Name ist Dimitri Geidel. Ich bin vor 24 Jahren in Leningrad geboren, aber mit 3 Jahren irgendwie nach Deutschland gekommen. Bin hier zur Schule gegangen, habe hier Abitur gemacht und studiere jetzt an der Humboldt-Universität. Ansonsten bin ich halt vor allem politisch in Marzahn engagiert, bin Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung und Vorsitzender der JUSOs, dem Jugendverband der SPD. Dimitri Geidel redet so schnell, wie er denkt. Er sei aber nur ein halber Russe, verrät er mir. Sein Vater stammt aus der DDR. Beim Studium in Leningrad, kurz vor dem Mauerfall, verliebte sich der Papa in eine Russin. Als die junge Familie 1993 nach Berlin kam, war Deutschland vereint und Marzahn sehr beliebt bei den Spätaussiedlern. Ein Gerücht besagt, dass Marzahn so ein bisschen aussieht wie in Moskau in den 80er Jahren. Also halt so große Plattenbauten, alles schön saniert, irgendwie große breite Straßen, alles sauber. Und da lag es natürlich nahe, dann in die nähere Umgebung zu ziehen und dann auch hier zu bleiben. Ob das Gerücht nun stimmt oder nicht, Dimitri Geidel verlebt eine glückliche Jugend im Schatten der Plattenbauten. Seine Augen leuchten, wenn er von den halblegalen Clubs in den Hochhauskellern erzählt, in denen mit Russenpop und Wodka gefeiert wurde. Dadurch, dass es eben so kleine Clubs waren, die auch etwas prolligeres Klientel angezogen haben, gab es eben auch immer wieder Schlägereien und so weiter, das war eben normal. Man achte halt darauf, dass man eben nicht hineingerät und dann ist gut. Hat aber eben diesen speziellen eigenen Charme. Und das war eben was Uriges, Marzahn eigenes und eine sehr, sehr lustige Erfahrung auch als Jugendlicher. Doch Marzahn entwickelt sich, die wilden Jahre sind vorbei. Nicht nur für Dimitri Geidel, der jetzt für die SPD im Bezirksparlament sitzt. Auch die Zuwanderer aus den östlichen Ländern haben sich angepasst. Viele sprechen Deutsch ohne Akzent, gelten als gut integriert. Russen in Marzahn. Der Klassiker ist natürlich, dass die in Jogginghosen S-Bahn fahren. Das ist so das, woran man normalerweise Russen erkennen sollte, was natürlich nicht mehr stimmt. Also gerade die sind irgendwie auch arbeitsmäßig sind die angekommen. In Berlin. Viele von denen sind Akademiker, haben auch mittlerweile geschafft, ihren Abschluss anerkennen zu lassen und arbeiten in ganz normalen Berufen. Also dieses typische Klischee von dem Osteuropäer, der in Marzahn-Hellersdorf wohnt, das stimmt so nicht. Dennoch, wer wirklich angekommen ist und wer nicht, zeigt sich womöglich erst am Ende des Lebens. Darum habe ich mich mit Natalia Held verabredet. Guten Tag. Nehmen Sie Platz. Natalia Held wurde vor 55 Jahren in Russland geboren. Sie heiratete einen Deutschstämmigen. 1992 emigrierten die Helds aus der Nähe von Sotschi nach Deutschland. In Marzahn arbeitete Natalia Held in einer Beratungsstelle für Aussiedler, bevor sie eine andere Branche mit hohem Beratungsbedarf entdeckt. Bestattungen. Ich sag immer so, muss man machen wie für mich selber, wie für meine Familie. Und dann, was die Leute brauchen. Also die brauchen Aufmerksamkeit, die brauchen Mitleid. Und nochmal Mitleid. Natalia Held kennt sich aus mit den letzten Dingen. Seit 10 Jahren führt sie ihr eigenes Bestattungsunternehmen in Marzahn. Spezialgebiet Beerdigungen von Russlanddeutschen. Jede Bestattung ist mit Abschiednahme am offenen Sarg. Die müssen so aussehen wie im Leben. Also natürlich können sie so nicht aussehen, aber trotzdem, also die müssen aussehen, dass die schlafen, dass die Leute sehen, dass wir ihn also richtig also mit Liebe behandelt haben. Das Telefon unterbricht uns. Ihr Sarglieferant ist dran. Natalia Held organisiert heute die Überführung eines Verstorbenen nach St. Petersburg. Der Russe war einer der vielen, die sich in Berlin behandeln lassen. Wir messen ihn. Wenn er 1,85 ist, dann nehmen wir den Sarg mit dem Zinksarg. Wenn er über 1,90 ist, dann nehmen wir Kiste. Ja? Okay? Ja? Tschüss. Aber auch mancher Spätaussiedler in Marzahn wünscht sich die letzte Ruhe in der alten Heimat. Einige, die hier leben, also möchten auch wieder zurück, da wo die wohnten vielleicht, weil einige Gräber sind auch dort also hinterlassen, also Ehefrau oder Ehemann. Und wenn er hierher gekommen ist, dann möchte er wieder also zu seine Polawinka, sein Teil. Zu seiner Polawinka, seiner besseren Hälfte also. Natalia Held erfüllt solche letzten Wünsche mit deutscher Gewissenhaftigkeit, auch wenn sie selbst gegen solch finales Heimweh längst immun ist. Diese Sehnsucht nach Russland, das ist einfach ganz ernste Krankheit. beste Medikament, also dazu einfach nach Russland für einen Monat und ohne Geld hinzufahren, dann wird also diese Krankheit also geheilt. So war auch bei mir so. Vom Bestattungsinstitut Held in der Allee der Kosmonauten laufe ich die 15 Minuten zur Alten Börse, einem alternativen Kulturzentrum, wie man es in dieser Ecke der Stadt nicht vermuten würde. Riesengelände mit verschiedenen denkmalgeschützten Gebäuden. Von Anfang des 20. Jahrhunderts wurden hier Tiere und Getreide geliefert. Wir grenzen auf der einen Seite mit einer Bahnschiene. Und hier wurden Tiere und Getreide versteigert für die Bauern aus der Gegend. Zur DDR-Zeiten haben hier Soldaten stationiert. Man hat sich hier vorbereitet für Paraden. Heute kaum noch vorstellbar, genauso wenig wie ich glauben kann, dass jemand wie die quirlige Aurora Faccini ausgerechnet hier zu Hause ist. Also ich bin eine römische Marzahnerin. Ich wohne hier in Marzahn schon seit 3 Jahren. Das heißt, ich kämpfe auch gegen die Klischees. Wenn ich meine Freunde aus Mitte einlade, antworten sie immer, als ob ich gesagt hätte, besuch mich mal zur Hölle oder komm im Bronx. Die 31-jährige Italienerin gehört zu dem kleinen, engagierten Team, das seit einem Jahr die verrotteten Backsteingebäude und die vermüllten Flächen ringsum aus dem Dornröschenschlaf küsst. Marzahn war eher Vorstadt, ein bisschen. Ein Ort, wo man hinfährt und zum Schlafen und dann los auf Arbeit. Aber langsam ändert sich das, gerade durch die Entwicklung von der Mitte von Berlin als Stadt für Touristen und für Investitionen von Menschen aus der ganzen Welt. Gentrifizierung. Es ist dann halt normal, dass man die Grenzen erobert. Also mit der Alten Börse Marzahn ist eine Pioniertat. 5 Millionen Euro hat ein Freiburger Workshopleiter und Verleger dafür an Privatkrediten zusammengetragen. Und beim Rundgang über das Gelände packt einen Aurora Faccinis Begeisterung über dieses kleine Kulturwunder am Rand der großen Stadt. Hier im ehemaligen Schweinestall, auch denkmalgeschütztes Gebäude, befindet sich eine Cembalo-Werkstatt, eine Tischlerei, eine Druckerei, eine Silber- und Schalenschmiede. Also das sind eben Betriebe, die hier selbstständig tätig sind, unterm Dach der Alten Börse Marzahn. Außerdem gibt es Räume für Events und Tagungen und ein Café mit Sommerterrasse unter uralten Linden. In der Hausbrauerei finden Braukurse statt und Künstler finden hier günstige Ateliers. Dürfen wir? Claudio Greco legt Holzscheite in seinen Kanonenofen. Die Werkstatt des Bildhauers ist zugig, überall scharfkantiges Metall. In der Ecke verdorren ein paar Töpfe Basilikum. Claudio Greco ist ein Kunstflüchtling. Bis vor einem Jahr arbeitete er im Skulpturengarten des bekannten Kunsthauses Tacheles in Berlin-Mitte, bis das Gebäude über Nacht vom neuen Investor zwangsgeräumt wurde. Jetzt schweißt Claudio seine Skulpturen ohne die Dauerbeobachtung von Touristen. Für ihn eine zwiespältige Situation. Hier ist es viel ruhiger. Wir haben mehr Zeit, unsere Kunstprojekte zu entwickeln. Aber es ist schwierig, etwas zu verkaufen. Langsam kommen mehr Leute. Die meisten sind einfach verblüfft, uns hier zu finden. Die alte Börse Marzahn. Ein Hauch von Kreuzberger Coolness ganz tief im Osten. Da entsteht etwas Neues, etwas, das zum Bleiben einlädt. Aurora Faccini ist stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Man spürt auch diese künstlerische Stimmung. Also es hat schon was für die Gegend. Wenn vielleicht in Mitte viele Hunderte an Projekte stattfinden und da hat man die Qual der Wahl, in Marzahn fehlt sowas. Und gerade das hat die alte Börse gebracht. Von der Kunst zur Gartenkunst. Ich bin in den Gärten der Welt, der grünen Lunge Marzahns. 1987 zur 750-Jahr-Feier Berlins, als Berliner Gartenschau im Osten der Stadt eröffnet und seitdem immer mal wieder umgestaltet. Auf einer Fläche von 40 Fußballfeldern gibt es einen chinesischen Garten mit Teichen und Pagoden, Gartenkunst aus Japan, Korea, Bali, dem Orient. Und gerade kommt noch ein Garten dazu. Jetzt befinden wir uns auf der Baustelle des sogenannten Englischen Gartens. Vor uns ist das Cottage, da wird gerade das Reet gedeckt. Christoph Schmidt stapft in Gummistiefeln über die regenschwere Erde. Ich sehe nur einen Rohbau, Schmidt sieht noch viel mehr. Vorne gibt es einen Gastraum, einen Kaminbereich selbstverständlich, wo man dann seine Scones zu sich nehmen kann und English Tea Time zelebriert wird. Christoph Schmidt kann von Berufswegen in die Zukunft schauen. Auf seiner Visitenkarte steht Geschäftsführer der IGA Berlin 2017 GmbH. Der englische Garten wird das Schmuckstück der internationalen Gartenausstellung. 700.000 Besucher kommen derzeit im Jahr in den Park. Zur Gartenschau sollen es 2 Millionen werden. Dafür wird jetzt mit Hochdruck gebaut. Besucherzentrum, Tropenhalle, Seilbahn. 120 Millionen Euro werden bis zur Eröffnung im April 2017 verplant und verbuddelt. Für die IGA wächst die jetzt 30 Hektar große Parkanlage aus DDR-Zeiten noch einmal um fast die Hälfte. Das Land Berlin hat dafür die letzten Ackerbrachen am Stadtrand aufgekauft. An diesem nebligen Wintermorgen lässt die leicht gewellte Landschaft fast vergessen, dass ringsherum Hochhausriegel stehen. Die Eiszeit ist ja mit ihren großen Gletschern wie eine Hobel rübergegangen und als in das Wasser geschmolzen ist, hat das Wasser das Land geformt. Und wir befinden uns hier auf der eiszeitlichen Hangschulter, so nennt man das. Das ist idealtypisch für die Entwicklung einer solchen Parklandschaft. Wir müssen höher hinaus, findet IGA-Chef Schmidt. Im Golfwägelchen mit Elektroantrieb zuckeln wir auf den Kienberg am Rand der Gärten der Welt. Mit stolzen 102 Metern die zweithöchste Erhebung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Außer uns sind nur ein paar Nordic Walker zum Gipfel unterwegs. Also Papa macht es jeden Tag und ich versuche das so einzurichten, wie ich das mit der Arbeit so schaffe. Also vielleicht 2-mal, 3-mal die Woche so. Rennen wir hier mal hoch. Auch der Kienberg war ursprünglich eine eiszeitliche Anhöhe. Aber eigentlich ist er, nun ja, eine Müllkippe. Unter dichtem Weidengestrüpp, Robinien und Pappeln lagern Weltkriegstrümmer und der Bodenaushub der Großsiedlung Marzahn. Oben auf dem Plateau Reste von Grillfeuern, ein paar Bänke. Christoph Schmidt steigt aus dem Golfwagen. Sie sehen, man sieht nichts. Und genau das möchten wir verändern. Weil es gab mal hier Sichtbezüge in die umgebende Stadt, es gab Sichtachsen. Aber da nun die sogenannten Neophyten, also dieser nicht einheimischen Bäume, so aggressiv am Wachsen sind, ist alles zugewuchert. Und deshalb bekommt der Kienberg jetzt ein Aussichtsbauwerk spendiert. Keine schnöde Plattform, keinen langweiligen Turm mit Ausguck. Nein, ein Wolkenhain muss es sein. Eine Art Rundweg auf Stelzen. Hier oben passen ungefähr 400 Menschen drauf. Es gibt unterschiedliche Haltepunkte auf diesem Rundweg auf Stelzen. Es steht auf Stützen, einem Hain gleichkommend, ungefähr als wären es Baumstämme. Und in ungefähr 30 Metern Höhe kommt dann eben diese Wolke. Diese Wolke kann leicht beleuchtet werden, illuminiert werden in der Nacht. Es ist kein stählerner Trumm, sondern es ist etwas sehr Weiches. Und das weich Anmutende geht natürlich auch gut zusammen mit der Landschaft und den Bäumen und der Vegetation hier. Herr Schmidt erzählt dann noch viel mehr. Von Erlebnisarealen mit touristischem Potenzial, von künftiger Weitsicht und 360-Grad-Panorama. Ich blicke auf die Dachkanten der Plattenbauten und denke, eine leuchtende weiße Wolke über Schichten von Eiszeit, Zweitem Weltkrieg und DDR? Nicht die schlechteste Metapher für die Zukunft Marzahns. Berlin-Marzahn putzt sich raus. Das war Clemens Hoffmann für WDR 5. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.